Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt. Das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden. Der große Gottessohn verlässt des Himmels Thron und seiner Majestät gefällt, ein kleines Menschenkind zu werden. Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur gedenken kann. Der König wird ein Untertan, der Herr erscheinet als ein Knecht und wird im menschlichen Geschlecht, o süßes Wort in aller Ohren.